Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now let's continue to see how this becomes our practice, our experience in everyday life. Betrachten wir weiter, wie dies zu unserer Praxis, zu unserer Erfahrung im Alltag wird. I told you yesterday, we have to believe right, not just believe. Ich habe dir gestern gesagt, dass wir richtig glauben müssen, nicht nur glauben. Everybody believes, but do we believe right? That's the question. Jeder glaubt, aber glauben wir auch richtig? Das ist die Frage. I've decided Ich habe beschlossen, that whenever the Bible says something very clear and it's not my experience needs to change. dass immer dann, wenn die Bibel etwas ganz klar sagt und es nicht meiner Erfahrung entspricht, meine Erfahrung sich ändern muss. I cannot question the authority of what happened through Jesus Christ. Ich kann die Autorität dessen, was durch Jesus Christus geschehen ist, nicht in Frage stellen. So remember, Denke daran. the moment you say, I really believed also that I'm blessed with every spiritual blessing, but I don't see it, you've already shown by your words that you don't believe it. Wenn du sagst, ich glaube ja wirklich, dass ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet bin, aber ich sehe es nicht, zeigst du bereits mit deinen Worten, dass du nicht daran glaubst. Faith is the evidence of things that you do not see. Der Glaube ist der Beweis für Dinge, die du nicht siehst. Let me explain something to you about how faith works. Ich erkläre dir, wie Glaube funktioniert. Before you experience the blessings in your natural life here on earth, Bevor du die Segnungen in deinem natürlichen Leben hier auf der Erde erlebst, you have to experience them in your heart first. musst du sie zuerst in deinem Herzen erfahren. You know why? Weißt du warum? Because faith is from the heart. Weil der Glaube aus dem Herzen kommt. So we've got to bring ourselves to true heart faith. Wir müssen also zu wahrem Herzensglauben kommen. Which of course first starts with a decision to believe that God is the absolute truth. Der natürlich zuerst mit der Entscheidung beginnt zu glauben, dass Gott die absolute Wahrheit ist. In Jesus Christ, the blessings have been given to you. That's the truth. There's no discussion about it. In Jesus Christus sind dir die Segnungen geschenkt worden. Das ist die Wahrheit. Da gibt es nichts zu diskutieren. You know how long it takes from all of these blessings that belong to you to manifest in your life? Weißt du, wie lange es dauert, bis sich all diese Segnungen, die dir gehören, in deinem Leben manifestieren? It takes exactly as long as it takes you to truly believe it in your heart. Es dauert genau so lange, wie du brauchst, um es in deinem Herzen wirklich zu glauben. When I first saw this verse, Als ich diesen Vers zum ersten Mal sah, and when I made the decision, this is the truth and nothing else, I will accept as the truth. und die Entscheidung traf, dass dies die Wahrheit ist und ich nichts anderes als die Wahrheit akzeptieren werde, Immediately, nothing changed in my life. veränderte sich auf Anhieb nichts in meinem Leben. Because I thought I believed, but I realized I didn't believe. Denn ich dachte, dass ich glaubte, aber ich merkte, dass ich nicht glaubte. So I had to confront my own heart of unbelief. Also musste ich mein eigenes ungläubiges Herzen konfrontieren. I believed for many things and saw many miracles. Ich glaubte für viele Dinge und sah viele Wunder. But this truth to truly believe in my heart was a journey. Aber um diese Wahrheit wirklich in meinem Herzen zu glauben, war eine Reise nötig. It was a journey because everything I've been taught in my whole life was different. Es war eine Reise, weil alles, was ich in meinem Leben gelehrt worden war, anders war. It was a journey because my Christian friend, they discouraged me and thought now I've gone too extreme. Es war eine Reise, weil meine christlichen Freunde mich entmutigt haben und dachten, dass ich jetzt zu extrem geworden sei. And I had to remain firm. Und ich musste standhaft bleiben. I was so determined to make this my experience Ich war so entschlossen, dies zu erleben, that for many months I hardly talked about any other thing but this truth. dass ich viele Monate lang kaum über etwas anderes als über diese Wahrheit sprach. Wherever I went to preach, that's what I preached about. Wo immer ich predigen ging, predigte ich darüber. Every morning in my time with Jesus, I kept saying, I am blessed. That's the truth. I expect nothing else today. Jeden Morgen, wenn ich mit Jesus zusammen war, sagte ich immer wieder, ich bin gesegnet, das ist die Wahrheit, ich erwarte heute nichts anderes. I had to fight through the obstacles in my own heart. Ich musste mich durch die Hindernisse in meinem eigenen Herzen kämpfen. And I'm telling you, it is so worth it. Ich sage dir, es lohnt sich so sehr. Because it brought me to such an experience that today I could never do what I do if this would not be a reality. Denn es hat dazu geführt, dass ich das, was ich heute tue, niemals tun könnte, wenn das nicht Realität wäre. But do you know what made me sad in this whole journey? Weißt du aber, was mich auf dieser ganzen Reise traurig gemacht hat? And I've let my regret go because there's no point of holding on to it. Ich habe mein Bedauern losgelassen, weil es keinen Sinn hat, daran festzuhalten. But in the beginning, it really made me sad. Am Anfang hat es mich jedoch wirklich traurig gemacht. I thought I could have had this life decades ago, but I didn't believe it. Ich dachte, ich hätte dieses Leben schon vor Jahrzehnten haben können, aber ich habe nicht daran geglaubt. So I decided that I don't want to live a life where I don't grab everything that heaven has for me. Daher habe ich beschlossen, dass ich kein Leben führen will, in dem ich nicht alles ergreife, was der Himmel für mich bereithält. And you have to make this decision if this needs to be a reality in your heart. Du musst diese Entscheidung treffen, wenn das in deinem Herzen Wirklichkeit werden soll. Don't be afraid of this journey to come to real heart faith. Hab keine Angst vor dieser Reise, um zu einem echten Herzensglauben zu kommen. And don't always try to figure out how long it will take you. That doesn't really matter. Versuche nicht, immer herauszufinden, wie lange du dafür brauchen wirst. Das ist nicht wirklich wichtig. Some things our hearts can grab hold of easier than others because they are religiously too messed up. Manche Dinge können unsere Herzen leichter ergreifen als andere, weil unsere Herzen durch Religion zu verkorkst sind. Make a decision that this is what the Bible says, this belongs to you and you will not quit until you have it. Triff folgende Entscheidung. Das sagt die Bibel, das gehört mir, ich gebe nicht auf, bis ich es habe. And if you make this decision, you will see how as soon as your heart really believes that, it will become your experience. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wirst du sehen, sobald dein Herz wirklich daran glaubt, wird es zu deiner Erfahrung werden. And you know what's the beautiful thing? Weißt du, was das Schöne daran ist? Once this becomes a lifestyle, wenn dies zu einem Lebensstil geworden ist, then your whole life is heading in a direction that pleases the Father. Dann geht dein ganzes Leben in eine Richtung, die dem Vater gefällt. Can you imagine? Stell dir vor, that you have children. Du hast Kinder. And you give your children everything that is the inheritance. Und du gibst deinen Kindern das ganze Erbe. And then they doubt and they don't take it and they don't enjoy it. Dann zweifeln sie und nehmen es nicht an und genießen es nicht. This must be hurtful for any father. Das muss jedem Vater wehtun. And it must hurt our Father in heaven when we make a decision, conscious or subconscious. Und es muss unserem Vater im Himmel wehtun, wenn wir bewusst oder unbewusst die Entscheidung treffen, not to grab every single spiritual blessing that belongs to us. Nicht jeden einzelnen geistlichen Segen zu ergreifen, der uns gehört. It hurts him. Das tut ihm weh. Let's stop hurting our Father. Hören wir auf, unserem Vater weh zu tun. Stop asking. Höre auf zu beten. Say thank you from morning till night. Sage von morgens bis abends Danke. Begin to see yourself in your own heart blessed because you're wrapped into Jesus. Fange an, dich in deinem eigenen Herzen als gesegnet zu sehen, weil du in Jesus eingewickelt bist. And then enjoy life. Und dann genieße das Leben. And don't forget. Denke daran. Then I will see you tomorrow. Du hörst mich morgen wieder.